Aufgabe 17. Herein! Hallo, Herr Schmitz. Ach, Sie sind's, Herr Gonzales. Bitte setzen Sie sich doch. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke. Aber es ist ja nett von Ihnen, dass Sie sich für mich Zeit nehmen. Nichts zu danken, man muss doch jungen Kollegen helfen. Aber zur Sache. Als Sie mich anriefen und um ein Gespräch baten, sagten Sie etwas von Problemen mit dem Versand unserer neuen Regenjacken. Worum geht es Ihnen denn? Ja, sehen Sie, unser Chef hat mir den Auftrag gegeben, die günstigste Transportmöglichkeit für die neuen Jacken zu finden. Ich weiß aber nicht genau, wie ich das machen soll. Ein Päckchen, okay. Aber 20.000 Regenjacken, wie fange ich das an? Natürlich gibt es eine ganze Menge Logistikfirmen, die für uns in Frage kämen. Als ersten Schritt müssen Sie überlegen, was wir eigentlich wollen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen die 20.000 Jacken der ersten Produktion an die Zentrallager von 4 Firmen in Deutschland und an je eins in den Niederlanden, in Belgien und Luxemburg versendet werden. Die Stückzahlen pro Lager und die Lieferadressen haben Sie ja bekommen. Rechnen Sie also aus, wie groß die Lieferung pro Empfänger ist, also wie viele Jacken in einen Karton kommen und wie schwer der dann ist und wie viele Kartons an welchen Ort kommen. Als zweiten Schritt suchen Sie Transportunternehmen. Ja, aber wie mache ich das? Sie recherchieren im Internet. Das könnt ihr jungen Leute doch besser als wir Alten. Und dann treffen Sie eine Vorauswahl. Vorauswahl? Was meinen Sie damit? Nun ja, Sie finden ja nicht nur die Adressen der Firmen im Netz, sondern meistens auch Anzeigen oder kurze Beschreibungen. Also das Angebot der Spedition muss zu unseren Wünschen passen. Dann können Sie aus den Anzeigen vielleicht schon sehen, was günstig ist. Danach schicken Sie vielleicht 6 Firmen eine Anfrage. Was soll denn in so einer Anfrage alles drinstehen? Damit bitten Sie die Speditionen um genauere Angaben. Das heißt, Sie schreiben präzise, was Sie wollen, also Menge, Größe und Gewicht unserer Pakete, wann und wohin sie geschickt werden sollen und bitten um ein Angebot. Angebot? Ja, die Firma soll Ihnen auf der Grundlage Ihrer Angaben sagen, was es kostet, wenn sie den Auftrag ausführt und zu welchen Bedingungen, zum Beispiel wie der Transport versichert ist. Sie bekommen dann Angebote und dann können wir auswählen, welches Angebot uns interessiert und den Auftrag erteilen. Das hört sich nicht so kompliziert an. Naja, aber Vorsicht! Das billigste Angebot ist nicht immer das Beste. Wir müssen immer vergleichen und bewerten. Welches Unternehmen hat die günstigsten Versicherungsbedingungen? Welches scheint am zuverlässigsten zu sein? Welches hat die kürzesten Lieferzeiten? Welches die vorteilhaftesten Zahlungsbedingungen? Was meinen Sie damit? Zum Beispiel das Zahlungsziel. Wenn wir 30 Tage Zeit zum Bezahlen der Rechnung haben, ist das für uns besser als nur 2 Wochen. Andererseits wird uns vielleicht ein Skonto angeboten, dann ist eine kürzere Frist in Ordnung. Was heißt nun wieder Skonto? Ach so, das ist so eine Art Rabatt. Oft 2 oder 3% auf die Rechnung, wenn man schneller bezahlt. Aha, das wusste ich noch nicht. Ich schlage Ihnen also vor, Sie suchen erst einmal passende Firmen raus. Diese Anzeigen sehen wir uns dann an und überlegen, welche davon die überzeugendsten sind. Und bei der schriftlichen Anfrage helfe ich Ihnen auch gerne. Oh, das ist sehr freundlich von Ihnen. Dann schaue ich mal, was ich finden kann. Darf ich Sie dann morgen wieder ansprechen, um Ihnen die interessantesten Anzeigen vorzulegen? Natürlich gerne. Dann viel Erfolg und bis morgen, Herr Gonzales. Vielen Dank. Also bis morgen, Herr Schmitz.